1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist alles ein bisschen anders als geplant. Zunächst unser Thema, was wir für heute vorgesehen haben, kuriose Unfälle, das verschieben wir auf nächste Woche Dienstag. Und jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR Fernsehen, das kommt erst 19 Minuten nach 1 Uhr zu uns dazu. Schön, dass ihr da seid. Wir machen die Sendung heute auf. Frei, ganz offen für alle eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Und schon ist die erste Anruferin da, nämlich die Johanna. Und Johanna ist 57. Guten Morgen, Johanna. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Schön, dass man durchkommt. Ist ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Um den Tod meines Sohnes. Der ist vor anderthalb Jahren, also voriges Jahr im April, ist er verstorben. Und zwar hat er im Krankenhaus einen Schlaganfall erlitten. Ja, wie alt ist dein Sohn geworden, Johanna? 31. 31. Wie kam es zu diesem Schlaganfall im Krankenhaus? Ich muss erst sagen, mein Sohn hatte im Jahre 94, im Januar 94 hatte er einen schweren Autounfall. Mhm. Und war seitdem zum Pflegefall geworden. War dann jetzt im Krankenhaus im April wegen einer Harnwegsinfektion. Mhm. Und ich bin jeden Mittag hingefahren, um ihn zu füttern, weil er von den Schwestern kein Essen angenommen hatte. Was heißt Pflegefall? Wie schwer war er angeschlagen? Zu Anfang, zuerst 4 Wochen war er im Koma. Mhm. Und dann war er in der Reha-Klinik und da hat er sich eigentlich wieder so weit berappelt, dass er auch wieder einen Schulversuch gestartet hat, weil er sein Abi nachmachen wollte, weil er wollte zur Bundeswehr und dann als Pilot. Und dafür musste er eben Abi haben. Ja. Ja, dann hat man, wie gesagt, einen Schulversuch gestartet. Da hat er sich so weit wieder berappelt, dass hat auch alles funktionierte. Und dann aufgrund seiner Verletzung, hatte er unter anderem auch einen Beckenabriss erlitten. Mhm. Dadurch sind dann die Nieren mit ihm in Mitleidenschaft geraten. Und da musste man ihm eine Niere und die Milz entfernen. Und von da an, kann man sagen, war er als ein Pflegefall. Und der konnte eigentlich nichts mehr alleine machen. Er war also wie ein Baby. Ne? Konnte er auch nicht alleine aufstehen mehr? Nein, nicht mehr. Er konnte nicht laufen, er war noch nicht mehr in der Lage, sich im Bett alleine umzudrehen, sag ich mal. Aber geistig war er ganz fit? Geistig war er relativ normal, ja. Er hatte dann auch mit meiner Tochter, als die dann nachher in der Schule anfing, hier mit Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter, hat er mit ihr auch Schularbeiten gemacht. Also mit der Schwester? Ja. Mhm. Mhm. Und der Spastik war extrem und dadurch war er eigentlich nicht in der Lage, sich selbst zu waschen oder zu essen und so. Und deswegen waren die Handhabung alles wie beim Baby halt. Und jetzt hat er vor anderthalb Jahren, sagtest du, im Krankenhaus einen Schlaganfall erlitten und ist daran verstorben. Ja, ja. Mhm. Hängt dieser Schlaganfall mit dieser Erkrankung zusammen? Nee, eigentlich gar nicht. Das heißt, er hätte diesen Schlaganfall auch bekommen können, wenn er diesen Unfall nicht gehabt hätte? Weiß ich nicht. Weiß man nicht. Mhm. Weiß man nicht. Mhm. Es kam wirklich aus heiterem Himmel. Ich bin mittags hingefahren, wie gesagt, weil ich ihn ja immer füttern musste. Mhm. Und und dann, wie ich dann kam, hat er geschlafen. Und ich streiche dann so über die Wange und sage, hallo Markus, werd mal wach. Und dann kriegte der so seltsame Zuckungen im Gesicht. Mhm. Ja, und dann bin ich sofort zur Stationsschwester hin und habe gesagt, hör mal, der Markus hat da so komische Zuckungen und das gefällt mir nicht. Das war noch nie so. Ja, sagt sie, ich habe jetzt keinen Arzt hier, da musst du warten bis zur Visite. Nur die Visite war schon vormittags. Mhm. Ja, und nachmittags war da keine. Und dann war nachher schon Schichtwechsel und dann kam eine andere Schwester und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ich sage, jetzt guck dir mal den Markus an, der wird gar nicht wach. Und ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf. Nein. Ich habe der Stationsschwester heute Mittag schon gesagt, dass ich einen Arzt haben wollte. Und er sagte, ich mache das sofort, so kenne ich den auch gar nicht. Ja, dann hatte die dann einen Neurologe rübergeholt. Ja, Wann ist er denn dann verstorben? Abends um 20 vor 7. Das heißt, wenn ihm frühzeitig jemand geholfen hätte im Krankenhaus, hätte er es überlebt? Denke ich mal, denkst ja. Du? Ist das für dich schlimm, dass du quasi die Leute alarmiert hast, aber niemand ist dafür zuständig gewesen und hat sich da nicht drum gekümmert? Ja, war für mich sehr schlimm. Die erste Zeit, also da muss ich gestehen, ich war so weit, dass ich die Schwester hätte umbringen können. Mhm. Wie ist es heute, 1,5 Jahre später? Wie ist dein Gefühl? Mein Gefühl, also ich würde liebend gerne meinen Sohn noch 20 Jahre weiter pflegen, als jetzt das Grab zu pflegen. Mhm. Also er fehlt doch, obwohl es sehr viel Arbeit war, aber... Ja, ist denn daraus irgendwas, gab es da noch irgendwie juristische Konsequenzen? Habt ihr jemanden angezeigt wegen unterlassener Hilfeleistung? Nein, habe ich nicht. Ich hatte dann wohl mit den Ärzten und Pflegern, dadurch, dass er ja öfters im Krankenhaus war, standen wir da alle schon auf Du und Du. Und dann habe ich da mit verschiedenen Schwestern und Pflegern gesprochen und auch mit dem Neurologen selber da. Ja. Und ob man das hätte verhindern können. Ja. Ja, und die waren sich alle einig der Meinung, das weiß man nicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich sagen die das. Die werden nicht gesagt haben, das hätte man verhindern können, wenn rechtzeitig was getan worden wäre. Ich habe auch gesagt, eine Krähe hackt die anderen kein Auge aus. Aber es war wirklich sehr schwer. Und wenn ich jetzt, ist meine Art, darüber hinwegzukommen, indem ich dann immer wieder erzähle. Wenn das auch dann wieder alles neu aufgewühlt wird und ja. Dann einem die Tränen in die Augen steigen. Ja. Und lebt der Vater deines Sohnes noch? Ja. Ja. Lebt ihr zusammen? Ja, sicher. Ja. Mhm. Das heißt, du hast zu Hause dann auch eine Möglichkeit, dass ihr in der Familie drüber reden könnt und euch austauschen könnt. Ja, natürlich. Mhm. Auch mit meiner Tochter, die ist jetzt mittlerweile 18. Ja. Wir reden sehr viel darüber und wir fahren auch gemeinsam zum Friedhof hin, zwei, dreimal die Woche. Und aber was für eine tragische und traurige Verwicklung und Entwicklung in der ganzen Geschichte. Ja. Du sagst, deine Art, damit fertig zu werden, ist immer wieder und immer wieder darüber zu reden. Unter anderem. Ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, mit der Simone, Johanna. Da könntet ihr vielleicht noch ein bisschen abtasten, was du vielleicht darüber hinaus noch machen könntest oder ob das so schon okay ist, was du machst. Ja, das darf sich aber jetzt nicht so lange hinziehen, weil ich habe mittlerweile eine Arbeit angenommen. Sie würde sofort anrufen. Ja, gut. Ja, dann legst du auf und die Simone ruft dich gleich an, Johanna. Ja, okay. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Und hier ist Daniela. Ja, Daniela, tatsächlich. Hallo Jürgen. 52. Ja, genau. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema, Daniela? Ja, mein Thema, ja, ich habe eine Beziehung mit meinem Nachbarn seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren? Und die hat er jetzt am Montag beendet. Erstmal die Fakten. Bist du denn solo? Heute ja. Vorher auch gewesen? Nein, ich war vorher verheiratet. Die ganzen 15 Jahre? Nee, die letzten 5 Jahre nicht mehr. Also es lief auch schon während du verheiratet warst, hattest du ein Verhältnis mit dem Nachbar. Ja. Hat der Nachbar auch eine Frau? Ja, der ist auch verheiratet, ja. Und jetzt will der Nachbar nichts mehr mit dir zu tun haben? Ja, so kann man das nicht sagen. Also er hat auf jeden Fall unsere Beziehung jetzt erstmal gecancelt. Warum? Und hat er das Gefühl, dass er sich nicht entscheiden kann und er meint, er hätte mir jetzt mein Leben zurückgegeben. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass er mir mein Leben genommen hat. Mhm. Er ist immer noch mit seiner Partnerin zusammen? Ja. Weiß die Partnerin von eurer heimlichen Beziehung? Nein. Dein Partner, hatte der irgendeine Witterung? Ich sag mal zum Schluss ja. Ja. Aber es ist nicht der Grund, warum wir geschieden sind. Mein Partner, ich meine, ich habe schon mal bei dir angerufen. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich eine gute Ehe hatte. Mhm. Im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, dass mein Partner mich die ganzen 28 Jahre meiner Ehe oder 25 Jahre belogen und betrogen hat. Seid ihr also quitt irgendwie? Ja. Nun gut, das ist jetzt Vergangenheit mit dem Partner. Obwohl das schon krass genug ist, wenn da 15 Jahre sowas parallel läuft, finde ich wahnsinnig letztendlich. Ich weiß. So. Aber ich gehe da jetzt dran kaputt, ne? Ja, aber was hat der, ich meine, das ist ja ein bisschen Butter bei die Fische. Was meinst du denn, was dahinter steckt bei ihm? Warum verhält er sich jetzt so? Genau kann ich das nicht sagen. Also er hat immer gesagt, ich würde jetzt, ich meine, früher war immer klar, er kann sich nicht scheiden lassen und ich nicht. Ich bin heute geschieden. Mhm. Wird ihm die ganze Sache zu heiß vielleicht jetzt? Nee, nicht zu heiß, aber vielleicht zu anstrengend, weil ich mehr erwarte, als in der Zeit, wo ich verheiratet war. Ja, das meinte ich so. Das meinte ich mit heiß. Und, dass die Erwartung zu groß ist. Wobei, ich habe 15 Jahre eine Beziehung und 8 Jahre vorher haben wir nur telefoniert, bevor es passiert ist. Wie nur telefoniert? Wir kannten uns und wir haben 8 Jahre lang telefoniert. Erst wir haben uns mal irgendwo getroffen, das war zufällig, da haben wir getanzt zusammen und haben den Abend verbracht und da hat er sich für bedankt und dann haben wir immer mal telefoniert, wenn es mir gut ging, wenn es ihm gut ging, wenn es uns gegenseitig auch schlecht ging. Und 8 Jahre nur telefoniert, obwohl ihr in einem Haus wohnt? Nein, wir wohnen nicht in einem Haus, wir wohnen auf der gleichen Straße. Ach so. Zwei Häuser dazwischen. Und nach diesen 8 Jahren tun wir dann die 15 Jahre nochmal drauf oder sind die 8 Jahre in den 15 drin? Die sind nicht in den 15 drin. Ach so, so lange ist das schon? Ja. Das ist ja heftig. Zwischendurch hat natürlich immer der eine oder andere mal versucht, Schluss zu machen, was immer nicht geklappt hat. Ja. Aber jetzt. Warum macht er denn mit seiner Frau nicht Schluss? Tja, angeblich, weil er finanziell sehr gut dasteht und weil er einfach das Gefühl hat, sie würde ihm dann das ganze Finanzielle nehmen. Ja. Wobei ich das heute nicht mehr unbedingt glaube. Selbst das glaubst du nicht? Nicht mehr. Was ist das für ein verlogenes Leben? Boah, sag das nicht. Ja, ich meine, du stehst ja jetzt, im Moment stehst du ja gut da, indem du bist ja solo. Ja, aber toll. Jetzt reden wir gerade über ihn. Was ist das für ein verlogenes Leben, wenn er so lange solche Sachen parallel laufen lässt? Stichwort Gefühle. Was glaubst du denn, was der für Gefühle für dich hat? Ich glaube, dass er mich liebt. Und du liebst ihn auch? Ja. Also ich habe geglaubt, ich liebe meinen Mann. Ich bin auch nicht fremdgegangen, weil ich meinen Mann nicht mehr liebte, aber der war sehr viel unterwegs. Mhm. Wann hat er denn, dieser Nachbar, jetzt dieses gesagt, dass er nicht mehr mit dir will? Zusammen sein, also dass er die Beziehung beendet? Ja. Am Montag. Am Montag, mhm. Das ist ja noch recht frisch. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt wirklich so ist. Wir haben darüber gesprochen, wir haben auch zusammengesessen, wir sind noch essen gewesen und ich habe immer zu ihm gesagt, irgendwie hätte ich so das Gefühl, dass ihm das gar nichts ausmacht und er sagt immer zu mir, das wäre alles Galgenhumor. Hm. Der dran kaputt. Ich bin gerade so ein bisschen schweigsam, weil ich so denke, dass du jetzt keine guten Karten hast. Nee, natürlich nicht. Wenn, ich kann auch nichts machen. Nee, das ist das. Du sitzt da jetzt. Er hat zu mir gesagt, also er gibt mir mein Leben zurück, weil ich habe die letzten 5 Jahre, wo ich alleine war, wirklich, ich habe nichts mehr alleine gemacht. Hm. Gar nichts mehr. Ich bin nirgendwo mehr hingegangen. Ich war praktisch ständig parat. Wir haben jeden Tag mindestens 3-mal telefoniert. Ach so, du warst parat, auf ihn zu warten und um dann auf dem Sprung zu sein, wenn er will. Zum Beispiel. Ja, aber ich sag mal so, wenn der Kegeln gegangen ist, der kam vorbei, der hat den Schlüssel. Ja. Der war sehr oft hier. Ich meine, ich kann das im Moment nicht nachvollziehen. Ich meine, letztendlich ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Entwicklung. Warum? Weil es dich selbstständig machen wird jetzt. Ich habe so das Gefühl, ich verliere mein Leben, Domian. Ja, aber was war denn das für ein Leben? Das 5. Rad im Wagen. Warten. Immer auf, bis der Krumen runterfällt, bis du den Krumen kriegst. Ja, aber er hat mir auch sehr viel gegeben. Natürlich, letztendlich ja. Aber es war keine gleichberechtigte Partnerschaft. Die Machtverhältnisse waren so, dass er die Macht hat. Und das ist auf die Dauer, finde ich, sehr schmerzhaft und auch entwürdigend und erniedrigend für dich. Du hast immer nur reagiert. Insofern ist das, glaube ich, vielleicht gar nicht so das Falsche. Ich meine, wenn man so lange so merkwürdig gelebt hat, wie du gelebt hast, ist das natürlich ein Erdbeben wahrscheinlich jetzt. Weißt du, Domian? Aber vielleicht auch eine Chance. Vielleicht auch eine Chance. Ich meine, ich habe auch 3 Kinder und meine Kinder, man sagte meine Mutter, die Kinder stehen immer über allem. Mhm. Aber das war bei mir nicht mehr so. Siehst du, wie schlimm. Die sind erwachsen. Er war eigentlich der Mann, der mein Leben ausmacht oder der Mensch, der mein Leben ausmacht. Ja, aber dieser Mann, der dein Leben ausmacht, hat sich nicht letztendlich rigoros für dich entschieden. Und das sagt doch ganz viel aus. Und der sagt jetzt sogar aus Mitgefühl für dich, sagt er, ich gebe dir dein Leben zurück. Wie stehst du denn jetzt da? Also ich finde das eine Chance, Daniela, so bitter das gerade auch im Moment für dich ist und so schmerzhaft. Also ich habe zweimal jetzt in meinem Leben gedacht, ich würde einen Menschen lieben. Du glaubst doch nicht, dass ich mich ein drittes Mal darauf einlassen würde. Aha, so weit sind wir noch nicht. Es geht jetzt erstmal darum, dass du allein auf die Füße kommst. Dass du wieder ein eigenständiges, normales Leben führst, was offensichtlich nicht so der Fall war in der letzten Zeit. Ich meine, ich gehe arbeiten ganz normal. Ja, aber seelisch hinkst du ja völlig durch, so wie du es gerade angedeutet hast. Das stimmt. Ja. Also, was du auf keinen Fall jetzt machen darfst, Daniela, du darfst nichts machen. Ruf dir nicht an, schreib dir keinen Brief, schick dir keine SMS, gar nichts. Nichts. Ich meine, er ruft ja noch so, er hat jetzt, gestern Abend hat er zwar versucht anzurufen, da war ich arbeiten, ich hatte auch mein Handy auf. Warum? Warum, was will er denn noch? Ja, wissen, wie es mir geht, mir soll es ja gut gehen. Nee, dann würde ich jetzt auch, fahren wir mal ein bisschen im Moment die ganz konsequente Schiene. Er hat das so gesagt. Ja. Jetzt forderst du das auch bitte ein. Und das bedeutet, dass du die Schotten dicht machst. Jetzt auch bitte keine Anrufe mehr. Keine Kommunikation, nichts. Ich brauche den. Wie? Ich brauche den. Ja, aber was ist das für eine Aussage? Das klingt ja fast schon wie eine Abhängigkeit. Ist Liebe nicht abhängig? Liebe, wenn Liebe eine Abhängigkeit ist, ist Liebe eine kranke Liebe. Finde ich. Mach dich doch mal ein bisschen interessanter, wer weiß. Vielleicht resultiert sogar noch was einen ganz anderen Dreh in die Sache bringt. Der kennt dich ja nur gefügig. Der musste ja nur mit dem Finger schnippen und du warst da. Ja. So, jetzt bitte nicht mehr. Ab jetzt machst du die Schotten dicht und ziehst dich zurück. Und dann warten wir mal ab und mal gucken, was dann passiert. Da tue ich mir doch selbst mit weh. Nee, ja, zuerst ja. Letztendlich perspektivisch tust du dir damit sehr gut. Daniela, ich hab dir das jetzt so gesagt, mehr kann ich dir nicht dazu sagen. Mhm. Ich würde aber gerne, falls du zu sehr durchhängst, würde ich dir gerne noch die eine oder andere Telefonnummer an die Hand geben lassen von meiner Psychologin. Ja. Also ich kann dir gar nicht mehr von meiner Seite so spontan sagen. Mhm. Ja? Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Kopf hoch. Alles Gute, Daniela. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Das WDR-Fernsehen kommt ungefähr 1:50 dazu. Falls ihr gerade reingezappt seid hier bei uns, unser geplantes Thema kuriose Unfälle, das verschieben wir auf nächste Woche Dienstag. Da machen wir das Thema. Und während wir alle jetzt gespannt auf das WDR-Fernsehen warten, gibt's ein kleines bisschen Musik und dann geht's weiter. Liebe WDR-Fernsehzuschauer, jetzt begrüße ich euch auch ganz herzlich. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe gestern nicht angekündigt, dass wir heute im WDR-Fernsehen später dran sind. Das war so geplant. Wir haben das verpennt. Ich bitte um Entschuldigung. Demzufolge ist heute auch alles ein bisschen anders. Wir haben hier im Radio bei 1Live und bei 1Festival schon angefangen. Das für heute geplante Thema, kuriose Unfälle, das verschieben wir auf nächste Woche Dienstag. Heute machen wir die Sendung wieder auf. Es ist eine freie Runde, freie Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Gertrud. Gertrud ist 50. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Gertrud. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, also ich habe vor 4 Jahren durch kreisrunden Haarausfall komplett meine Haare verloren, aber jetzt kommt nicht das, was du vielleicht erwartest oder jeder andere da in dem im ersten Augenblick erwarten würde, wenn er es hört. Ne? Mhm. Also für die meisten Frauen wäre das ja eine mittlere Katastrophe. Ne? Also Verlust der Haare gleich Verlust der Weiblichkeit. Gertrud, jetzt habe ich gerade hier einen Störer auf meinem Kopfhörer. Leg du mal bitte auf. Wir müssen dich irgendwie nochmal neu anrufen, sonst kriege ich die Geschichte nicht mit. Leg du mal auf und wir melden uns gleich nochmal bei euch. Ja, okay. Ja. Bis gleich dann. Ja. Weiter geht's mit Erich. Erich ist 62 Jahre alt. Guten Morgen, Erich. Ja, hallo, guten Morgen, Domi. Erich, um was geht es bei dir? Ja, ich bin jetzt an so einem Scheideweg in meinem Leben, ziemlich schwieriger Tag. Morgen, das ist jetzt Zufall, dass ich ausgerechnet heute durchkomme. Ich bin so an einem Punkt, wo ich also überlege, ich wohne noch in Holland, ob ich da von Euthanasie Gebrauch mache, das geht ja da drüben. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert das den einen und anderen, der die Sendung sieht, auch, weil immer nur die Schweiz so im Gespräch ist. Ja. Man kann also in Holland oder in Belgien von Euthanasie Gebrauch machen. Also man kann aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen. In Anspruch nehmen, ja. Das ist eine andere Form. Das ist eine wirklich aktive Sterbehilfe im Gegensatz zur Praxis in der Schweiz. Das ist richtig. Man kann sich eine Spritze geben lassen. So, das geht in der Schweiz ja nicht. Dann nimmt der Kranke eigenständig noch einen tödlichen Trunk zu sich. Ja, da hatte ich mich auch mal informiert. Also das ist das Mittel irgendwo nicht. Also im Prinzip ist das ein starkes Schlafmittel, was sie da in der Schweiz geben, kombiniert mit irgendwas gegen Übelkeit. Das geht, das kann sich auch jeder hier besorgen. Oder eventuell da über diesen Menschen, der das da in Hamburg gemacht hat. Der war ja vor einiger Zeit mal im Fernsehen. Dieser. Ja, lass uns mal über dich reden. Warum überlegst du, aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu wollen? Ja, es ist weil ich Realist bin. Ich habe also seit etwa vier, fünf Jahren Probleme mit der Lunge. Ich hatte vor 10 Jahren einen Herzinfarkt und mit dem Herzen, das funktioniert auch nicht mehr so. Das ist also so eine Kombination zwischen Insuffizienz und Lungenproblemen, die jetzt zunehmen und man merkt es ja selber, wie das fortschreitet und ich bin in der Zwischenzeit, also wenn ich jetzt mal ab Herzinfarkt rechne, bin ich, was weiß ich, habe ich so, naja, 25, wahrscheinlich so 25 Krankenhausaufenthalte hinter mir. Aber du klingst im Moment noch relativ fit und vital. Ja, wenn ich sitze und mich nicht bewege, ist alles okay. Aber du bist nicht bettlägerig? Nee, noch nicht, aber das ist jetzt eine Frage der Zeit. Du kannst dich noch so normal bewegen und du kannst auch rausgehen und spazieren gehen. Nee, das klappt nicht mehr so. Das geht nicht mehr. Jetzt vor allen Dingen, jetzt kommt wieder die feuchte, kalte Jahreszeit und ich brauche zunehmend Zeit, um überhaupt hochzukommen. Und dann habe ich also, die Laufabstände werden immer kürzer. Ich bekomme keine Luft mehr. Hast du Schmerzen auch? Nee, Schmerzen nicht, nur wenn ich so einen schweren Atemnotsanfall kriege. Lebst du übrigens alleine? Ja, so quasi. Was heißt das? Ich bin im Moment halte ich mich noch bei einer Freundin in Deutschland auf, aber das geht nicht mehr, weil das, die wird damit nicht fertig. Dass du so krank bist, damit wird sie nicht fertig? Ja, Womit wird sie sonst noch nicht fertig? Ja gut, sie hat selber einen Haufen Probleme. Das sind aber mehr finanzielle Dinge und... Das heißt, du wirst irgendwann alleine in deiner Wohnung sein und dann halt auch alleine mit deiner Erkrankung. Ja, es ist so, ich habe ein Haus, ein kleines Häuschen in Holland, das habe ich verkauft. Mhm. Und ich muss morgen, deshalb sagte ich, das ist also wirklich der Zufall, ich muss morgen dahin, alleine, weil mir da die... Und das muss sein, ich habe da so eine kleine Möbelfirma, die mir die Sachen einpackt und das Haus leer räumt. Ja. Das muss ich jetzt einfach machen, denn ich kann das nicht mehr alleine da halten und putzen und machen und sonst was. Und ich bin aber nach drüben gemeldet. Ich lasse meine Sachen, entweder die Hälfte lasse ich wegschmeißen. Ja, okay, lass uns mal. Lass ich mal pro forma einlagern. Also für den Fall, dass du das irgendwann in Anspruch nehmen möchtest. So habe ich das verstanden jetzt. Bitte? Du willst deine Sachen da lassen für den Fall, dass du eventuell in Holland aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchtest? Die Sachen, die lasse ich einlagern. Das ist im Grenzland da, also direkt von der deutsch-holländischen. Okay, da hat das ja mit dem Thema jetzt gar nichts zu tun. Okay. Ich lasse einen Teil einlagern. Okay, da habe ich das also. Entschuldige bitte. Weil ich mir. So, jetzt lass uns über das. Weil ich einen Teil einlagern lasse, weil ich eventuell noch in so eine private Seniorenheim gehen kann. Da wären 40 Quadratmeter Zimmer. Ach so, verstehe. Also, ist diese Überlegung, irgendwann das eventuell in Anspruch nehmen zu wollen, noch eher Theorie. Hast das noch. Wenn ich muss von meiner Freundin weg, das geht nicht mehr. Das ist untragbar geworden aus verschiedenen Gründen. Okay, aber das heißt ja nicht, dass du untragbar geworden. Sie ist 51 und ich verstehe, aber das heißt ja nicht, dass du in Kürze das vornehmen lassen möchtest. Ja, doch. Ich muss mir das jetzt wirklich. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ja. Denn diese 40 Quadratmeter da in so einer Seniorenwohnung, das ist im Grunde genommen nur noch eine, das verlängere ich im Grunde genommen, dann sitze ich da alleine. Naja, also 40 Quadratmeter finde ich nicht so ganz schlimm, muss ich jetzt mal sagen. Da geht es nicht drum, aber ich sitze dann dazwischen. Dann sagen wir, sagen wir es mal anders. Und es ist eine Frage der Zeit. Ich habe keine Familie und ich habe auch niemanden, der sich um mich kümmert. Also der macht, also irgendwo, macht dir denn das Leben im Moment, gibt es noch etwas, was dir im Leben Freude bereitet? Nee. Gar nichts mehr? Nee, es ist keine Perspektive da. Es ist die einzige Perspektive, die einzige Perspektive ist realistisch die, dass das also jetzt, ich sag mal, eine Frage von 6 bis 12 Monaten ist oder so. Ne? Ich kann mich da vielleicht doch so ein bisschen hinlavieren, aber irgendwann. Also 6 bis 12 Monate heißt, dass du damit rechnest, dass du in 6 bis 12 Monaten eines natürlichen Todes auch sterben würdest? Oder Pflegefall bin. Oder ein Pflegefall wirst. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du persönlich schon mal in verschiedenen Pflegeheimen warst. Es gibt da so ein gutes Buch, ich habe den Namen jetzt vergessen, Totgepflegt und abgezockt und totgepflegt. Mhm. Also davor hast du Angst? Ja gut, das Buch ist noch untertrieben. Mhm. Ich hab mir also alle möglichen Alternativen angesehen. Ich habe mir Altenheime angesehen, ich hab mir verschiedene Pflegeheime angesehen. Ja. Nun gibt es da ja nur auch Ausnahmen. Es ist ja nun nicht alles schlimm und alles schrecklich, was im Pflegebereich im Moment passiert. Ich finde, dass man diesen Schritt, den du da eventuell erwägst, also wirklich in allerletzter Konsequenz gehen sollte dürfen, wenn man das will. Aber nein, ich find's auch gut, dass du darauf hinweist, dass es auch Ausnahmen gibt bei den Pflegeheimen. Mhm. Ja, nur also ich habe mir insgesamt 4 angesehen. Ja, ich habe mir auch Palliativstationen angesehen, ein paar. Das wäre ja die andere Alternative, dass man sich da irgendwo dann auf einer Palliativstation. Ja, da kann man nicht so lange bleiben. Palliativstationen können eine gute Sache sein. Und im Pflegeheim, ich habe auch gesehen, was in Krankenhäusern los ist. Und ich habe in der Zeit, also sagen wir mal seit 1995, wirklich zunehmend verdammt viel Elend in Krankenhäusern gesehen. Mhm. Und dann, weißt du, Erich, ich gebe dir völlig recht, dass es überall Missstände gibt. Aber es gibt auch sowohl in Krankenhäusern als auch in Pflegeheimen und Altenheimen wirklich hervorragende Betreuung. Mhm. Und deswegen habe ich dich gerade gefragt, vor allen Dingen auch so im Moment, woran noch das Leben hängt bei dir, woran du noch Spaß hast. Freust du dich so über den Herbst beispielsweise, wenn die Sonne scheint? Ja, da freue ich mich sicher, aber ich habe mich schon mal richtig hochgerappelt. Ne? Also nach dem Herzinfarkt 95 habe ich mich richtig hochgerappelt. Mhm. Ja, und dann bin ich auch durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Wenn, ich frage dich jetzt noch was. Wenn du wüsstest, ich habe ein Heim, ein Altenheim, wo es wirklich gut zugeht und wo ich gut betreut werde, würdest du. Das kann ich mir nicht leisten. Lass mich die Frage formulieren. Würdest du dann davon absehen, diesen Weg der aktiven Sterbehilfe zu gehen? Das bleibt ja nicht beim Altenheim. Das ist eine Frage, ich bin kaum noch in der Lage, mich selbst zu waschen, und das ist für mich entwürdigend. Ich bin mein Leben lang ein sehr selbstständiger Mensch gewesen und ich war sehr sportlich, ich bin durch die Welt gekommen, durch meinen Beruf. Mhm. Und ich gehe da ein wie eine Priebel. Also auch wenn es eine gute Betreuung gäbe? Ich möchte nicht in ein Pflegeheim. Mhm. Erstens kann ich mir das nicht leisten. Das kommt dann, auf 3.000 Euro, und ich bin zwar privat versichert, aber ich habe eine normale Pflegeversicherung. Du hast keine Kinder? Nein, ich habe auch keine Kinder, keine Familie, ich war nie verheiratet. Im Prinzip stehst du, wenn du von dieser Freundin wegkommst, stehst du ganz alleine da? Ja, sicher, aber ich muss von der Freundin weg. Das ist, weißt du, das sieht mich. Wie soll ich das sagen? Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass das eigentlich nicht mehr geht, dort zu sein. Weißt du, Erich, ich gar nicht weiter drauf ein. Die hat noch einen 16-jährigen pubertierenden Sohn, und das geht einfach. Okay, das wird seine Gründe haben. Warum ich dich so intensiv befrage, hat den Grund, ich weiß nicht, ob du meine Einstellung zur aktiven Sterbehilfe weißt. Nein, du weißt es nicht. Ich finde, dass ein jeder Mensch das Recht dazu haben sollte. So. Das finde ich gut. Das ist meine grundsätzliche Einstellung. Aber ich finde auf der anderen Seite auch, dass solange auch nur ein Hauch von Lebensfreude da ist und solange man einem Menschen nur irgendwie helfen kann, ihm sein Leben zu gestalten, sollte man bei weitem davon absehen. Wenn du für dich jetzt ganz klar entscheidest, wenn du alles durchgedacht hast und im Prinzip sagst, es ist meine Entscheidung und ich werde das machen, dann muss man das sicherlich respektieren. Schau mal, die medizinische Perspektive ist völlig klar. Ja, das heißt, innerhalb der Zeit, die ich eben nannte, ich kann jetzt manchmal ich konnte letzten Donnerstag konnte ich tatsächlich noch mal so 200 Meter laufen. Mhm. Ich muss aber immer aufpassen, also dass ich dann nicht irgendwo zusammenklappe. Bist du denn eigentlich, du wirkst eigentlich so von der Stimme her, habe ich gerade ja schon gesagt, noch relativ so vital und positiv auch. Bist du darüber sehr traurig, dass du jetzt in diese Situation gekommen bist, wie du sie gerade geschildert hast? Ja, natürlich. Weißt du, dass man da auch traurig oder früher nannte man schlichtweg schwermütig wird, das gehört dazu. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Winter zu tun, also mit Winterdepression oder so, nur wenn du die medizinisch, also sagen wir die Fakten selber kennst, und weißt, wo es hinläuft, ja, und hast die Alternativen durchgedacht. Gäbe es denn etwas, was dir vielleicht noch mal ein bisschen Schwung geben könnte und Mut geben könnte? Ich weiß nicht, vielleicht eine Lungentransplantation, aber da müsste ich den Rest meines Lebens verschiedene fiese Mittel schlucken. Und das ist auch nicht so schön. Dann gibt es was in Essen, da habe ich mich mal erkundigt. Da ist übrigens ein ausgezeichnetes Krankenhaus, Elisa-Philippus-Stift. Das ist eine tolle Frau, die Professor Heiler. Warum hast du mich angerufen? Ja, weil ich einfach mal darauf hinweisen möchte für auch für andere, dass man also in Belgien und in Holland sich da eine Spritze geben lassen kann, wenn es keine Aussicht mehr gibt. Da muss man allerdings da wohnen. Das ist aber das nur eine Formalität. Man kann da eine kurze Zeit einen Wohnsitz nehmen irgendwo, ja. Was weiß ich. Und wahrscheinlich aber auch viele Dinge erfüllen und man muss auch viele, viele Voraussetzungen erfüllen. So einfach ist es ja nicht, dass man da hingeht und... Nee, gut, es muss medizinisch begründet sein. Natürlich, ja. Dass da also keine große Aussicht auf Erfolg ist. Mhm. Und es wird also auch ein Psychologe dazu gefragt. Mhm. Erich. Um zu verhindern, dass also jetzt einfach, ich sag mal, Leute, die nur eine Depression haben. Natürlich, ja, natürlich. Für die wär's, da gibt es immer noch Möglichkeiten. Also ich habe jetzt in dem Gespräch gemerkt, dass da kein, also ich habe jetzt keinen Ansatz zu fassen bekommen bei dir, wo ich so denken könnte, da könnte man ihnen doch noch mehr Mut machen. Ja, ich finde das nett, dass du darüber nachdenkst. Es ist einfach nur so, die medizinische Perspektive ist klar. Mhm. Nur ist natürlich für so ein Gespräch immer das Zeitfenster auch immer extrem eng bei mir. Das ist klar. Ich möchte auf jeden Fall, dass du jetzt auch nochmal in Ruhe mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Ja? Ja, gut. Das können wir doch machen, da kannst du dich darauf einlassen. Mhm. Naja, wie gesagt, da wir ja nicht allzu weit von der Grenze sind, war es mir doch auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, vielleicht haben andere Menschen auch noch was davon. Ja, wir gut. Also nicht in die Schweiz fahren. Ja, gut. Das ist jetzt rübergekommen. Erich, dann bitte ich dich aufzulegen und die Simone, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ja, okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ich dir auch. Okay, viel Erfolg mit der Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Ich denke, du hilfst schon eine ganze Menge Menschen. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Hier ist Steffi. Steffi ist 37. Guten Morgen, Steffi. Hallo. Hallo, Steffi. Was geht's denn bei dir? Ja, ist ein bisschen schwierig. Mein Mann hat mich am letzten Sonntag verlassen. Nach wie vielen Jahren? Oh, wir sind noch gar nicht so lange zusammen. 4,5 Jahre. Naja, du immerhin. Warum hat er dich verlassen? Seine Gründe sind, er sagt, er hat zu viel oder ja, ich erwarte zu viel Nähe oder es ist ihm zu viel Nähe. Ja, das sind immer so Sprüche. Da könnte ich ja schon wieder drauf. Ja, und wir haben zwei kleine Kinder. Wie alt sind die? Die sind 1,5 und 3. Mhm. Und aber der verlässt dich ja nicht von heute auf morgen, sagt, du willst zu viel Nähe. Da muss da vorher schon irgendwie Streitereien, Spannungen oder so irgendwas gewesen sein. Ja, es läuft schon ein bisschen länger. Also eigentlich schon mit der Schwangerschaft, mit meinem Sohn, mit dem zweiten Kind. Mhm. Weiß ich nicht. Hat sich irgendwie stimmungsmäßig hier so ein bisschen was verändert. Mir ging es nicht gut. Also wenn ich darüber nachdenke, war das also auch schon so eine Art Depression bei mir. Ja, und ich habe mich also im ganzen Jahr mit dem Kind auch nicht erholen können irgendwie. Und es war für mich alles mit zwei kleinen Kindern sehr viel Stress. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch zu viel von ihm erwartet, dass er mir mehr abnimmt oder war mit der Situation eben auch überfordert. Wie geht's dir denn jetzt, wenn dein Mann dich gerade eben verlassen hat? Weiß ich nicht. Sehr zwiegespalten vom Kopf her. Wir hatten Anfang des Jahres schon mal eine ähnliche Situation. Vom Kopf her ist es mir irgendwo schon klar, dass es so nicht weitergeht und dass die Trennung für mich sehr wichtig ist, weil er mich auch sehr runtergezogen hat in der letzten Zeit. Ach so, das heißt, deine Verzweiflung und Trauer hält sich in Grenzen. Mein Herz bricht kaputt irgendwie dabei. Also ich bin so zwiegespalten. Mein Herz, es tut unheimlich weh im Moment. Ich mache sehr, sehr, sehr tiefe Phasen durch. Was hattest du denn an ihm auszusetzen? Ich hatte an ihm auszusetzen, zu wenig Nähe. Er hat sich mehr... Was heißt denn Nähe? Sich kümmern, da sein, einfach auch mal ein bisschen Zuneigung und Liebe erfahren. Er hat sich stattdessen mehr um andere Leute gekümmert. Er war selten da. Vielleicht liebt er dich ja gar nicht mehr. Ja. Vielleicht schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja. Hat er sich dazu geäußert? Sehr schwammig. Keine klaren Aussagen. Also er sagt viele Dinge sehr klar, die sehr wehtun. Zum Beispiel? Dinge wie du nervst oder ich möchte gar nichts mit dir unternehmen. Du nervst? Ja. Und ich möchte gar nichts mit dir unternehmen. Ja. Aber er sagt nicht klar, ich liebe dich nicht oder ich liebe dich nicht mehr oder ich liebe dich. Naja, also weißt du, Steffi, willst du es noch extra hören? Wenn der sagt, du nervst, heißt das im Klartext, vergiss es. Ja. Ah, es ist so schwer. Es ist so schwer. Es gibt so Momente, es gibt so viele Momente auch in der letzten Zeit, die noch gewesen sind, die so positiv waren. Und aber daran hängt man sich immer auf, wenn irgendetwas zu Ende geht. Ja. Immer. Immer denkt man, Mensch, da war da ja noch da was und hier was und überhaupt früher war es so schön. Kannst du alles vergessen. Ja. Entscheidend ist das Endverhalten, sag ich mal, in der allerletzten Zeit oder halt solche Aussagen, solche gravierenden Aussagen, wie du nervst. Ja. Wo ist er denn jetzt? Er ist jetzt erstmal bei Bekannten, weil er wollte eigentlich die Zeit über hier noch wohnen bleiben, bis er eine Wohnung gefunden hat. Und ich habe einfach gesagt, ich ertrage das nicht mehr, ich will dich nicht mehr um mich haben, geh. Hm. Du willst gehen, also geh. Wie lange, 4,5 Jahre wart ihr zusammen, wie lange war es denn richtig gut nach deinem Geschmack? Richtig gut war es eigentlich, ja, bis zur zweiten Schwangerschaft. Das sagt mir jetzt nichts. Wie viele Jahre? Das ist jetzt ja anderthalb, fast 2 Jahre her. Und dann fing es, wurde es wackelig. Ja. Also zum Ende mein Sohn ist jetzt anderthalb, so zum Ende der Schwangerschaft ging es mir nicht gut. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass es also uns dann auch nicht mehr gut ging. Ja. Und er war auch eigentlich nie gesprächsbereit. Ich habe das auch immer angesprochen, wenn ich merkte, irgendwelche Punkte stimmen nicht mehr. Und es kamen nie irgendwelche klaren Aussagen von ihm. Und er ist auch so ein Typ, er ist leicht depressiv. Ich kenne es vom Anfang der Beziehung, dass er auch so manisch-depressive Züge hat. Das heißt, es gibt diese euphorischen Hochs und den nächsten Tag dann diese absoluten Tiefs, wo er dann ja im Bett liegt und Löcher in die Luft starrt. Und im Laufe der Beziehung gab es nachher irgendwie nur noch diese Tiefs. Keine Hochs, zumindest nicht mehr mit mir, sondern... Bist du sicher, dass er keine andere Frau hat? Ich hatte Anfang des Jahres, hatte ich das Gefühl, dass er eine andere hat und habe ihn auch darauf angesprochen und er hatte mir relativ glaubhaft versichert, dass es nicht so wäre. Also mein Gefühl hatte eigentlich was anderes gesagt, aber er wäre dann auch, denke ich, mehr bei dieser Frau gewesen. Das ist aber jetzt, finde ich, auch fast egal, ob da eine neue Frau ist oder nicht eine Frau. Also es ist mir jetzt egal. Entscheidend ist, wie er sich zu dir... Ja. Dir gegenüber geäußert hat und wie er sich verhält. Ja. Verhält er sich denn den Kindern gegenüber korrekt? Auch nicht. Auch nicht so. Also ich weiß, ich kann das so schwer zuordnen. Ich versuche das ja auch zu analysieren, woher kommt das? Bin ich das? Ist es die Familie? Ist es die Verantwortung? Und ich meine, mich fesseln die Kinder auch. Ich hätte auch mir ein Leben ohne Kinder vorstellen können. Und beide Kinder waren jetzt keine Wunschkinder, sondern sie sind einfach passiert. Und ich nehme es hin, hört sich jetzt blöd an. Ich freue mich, dass sie da sind. Liebst du denn deine Kinder? Ja, über alles. Also aber klingt auch nicht so euphorisch, wie du es gerade gesagt hast. Es ist bei mir auch sehr zwiespältig. Ich könnte auch, wie gesagt, mir ein Leben ohne Kinder gut vorstellen. Na gut, aber jetzt sind sie da. Sie schränken mich sehr stark ein. Ich weiß nicht, in einer Beziehung das zu machen, zu tragen und das zu leben, ist für mich okay. Aber alleine habe ich damit echt ein Problem. Ach so, du hast jetzt alleine ein Problem mit den Kindern? Es ist schwierig. Ich kann mir es im Moment so schlecht angucken auch, dass er mir so seine Freiheiten vorlebt, die ich zum Teil auch gerne hätte. Also da ist eine ganz viel verwurstelt bei dir, ne? Ja. Da ist einmal der Schmerz, verlassen worden zu sein, dann auch ein bisschen der Neid. Er hat jetzt ein freies Leben, du hast kein freies Leben. Ja. Dann mit den Kindern, das ist auch ambivalent. Ich würde dir von meiner Seite aus sagen, erstmal das ist jetzt definitiv, ne? Er wird sich sicher nicht nochmal umkehren, so wie du es gerade geschildert hast, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie er sich jetzt verhält, möchte ich ihn auch nicht wiederhaben. Also so tut er mir nicht gut. Ja, so, das ist eine Aussage. Das heißt, jetzt ist die nächste Strategie, wie arrangiere ich Steffi, mich mit den neuen Verhältnissen am besten. Ja. Dass es mir gut geht und dass es auch den Kindern gut geht. Ja. Und wenn du so verspannt bist in jeglicher Beziehung, würde ich dir sehr, sehr dringend eine Beratung anraten. Sehr dringend. Weil du das nicht alleine schaffst und es darf nicht auf Kosten der Kinder gehen. Ja. Wie du diese Beratung machen könntest, würden wir dir gerne jetzt gleich noch im Nachgespräch sagen. Ja, okay. Ja? Dann melden wir uns gleich. Steffi, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, prima. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Unser Thema für heute, ihr Lieben, falls ihr euch wundert, was ist denn jetzt los? Wir hatten ja gestern das Thema kuriose Unfälle angekündigt. Dieses Thema machen wir nächste Woche, gibt es nächste Woche Dienstag. Nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Heute eine freie und offene Themenrunde. Und hier ist Gerrit und Gerrit ist 41. Guten Morgen, Gerrit. Ja, schon guten Morgen, Domia. Gerrit. Ach, ein Männername ist das. Ich hatte jetzt gedacht. Ja, ist ein Männername. Gerrit, ja. Schön, dass du da bist. Ja, um was geht's denn? Ich auch. Ja, ich habe es vor 10 Jahren schon mal probiert, jetzt bin ich ja mal durchgekommen. Guck mal, das ist ja lustig, vor 10 Jahren probiert und jetzt... Ja, so mit Anfang 30 oder ich war gerade 30 und dann bin ich mal fast durchgekommen, aber hat dann doch nicht so ganz geklappt. Das ist ja lustig. Ja, und jetzt bin ich vorgestern gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, deswegen habe ich auch jetzt noch weiterhin Urlaub, noch ein paar Tage. Ja. Und ja, und da wollte ich halt mit dir mal drüber reden, dass mir das halt eben immer teilweise doch ordentlich wehtut, dass ich immer noch alleine bin. Aha, was heißt immer noch, seit wann? Ja, also seitdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Das ist wie lange her? 1988. 1988? Ja, da bin ich halt zur Bundeswehr gegangen, 4 Jahre. Ja. Und anschließend arbeite ich bis heute in einer Arztpraxis als Zahntechniker. Und bist solo? Ja. 20 Jahre? Ja. Ohne, gab es denn nicht irgendwann mal eine Affäre zumindest? Nö, das kann man nicht behaupten. Nein. Gar nichts? Ich habe vielleicht mal irgendwo mal versucht, Damen anzusprechen und... vielleicht mal die Freundin von Kumpels, wenn man sich so in der Clique getroffen hat, noch vor etlichen Jahren, als ich noch viel mit Autos zu tun hatte und Tuning, war man ja noch etwas jünger. Ja. Vielleicht mal da mal ein Bussi oder mal einen Händedruck, aber... Aber du hast schon einen Freundeskreis um dich herum, du bist nicht so Mauerblümchen ganz zurückgezogen. Nee, jetzt eigentlich nicht mehr. Ist in den letzten Jahren also immer schlimmer geworden, dass ich halt fast nur noch zu Hause bin. Ach so. Außerdem bin ich Raucher, aber dafür nicht Trinker. Mhm. Und als Raucher wird man jetzt auch immer mehr eingeschränkt, dass man nicht mehr in irgendwelche Lokale kann. Ja. Und jetzt gehe ich also praktisch nur noch zur Arbeit und nach Hause und fahre einmal im Jahr in Urlaub. Das ist nicht gut. Und wenn man dann im Urlaub ist... Wo warst du im Urlaub? Ich war auf Mallorca. Alleine? Immer alleine, ja. Also nicht mit irgendwelchen Verwandten, Bekannten oder so. Nee. Und bist du auf Mallorca dann auch alleine? Ja, eigentlich schon. Was machst du denn dann da? Ich gehe Kilometer, ich spaziere sehr viel. Ich gehe halt wirklich extrem viel Kilometer zu Fuß, immer am Strand lang, an der Promenade. Mhm. Und man spricht auch mit Leuten. Ich kann sehr gut Englisch, also ich kann mich auch mit Engländern unterhalten. Ja. Spanisch auch ein bisschen, aber nicht so gut. Ja. Und halt eben, man trifft dort auch andere Leute, Paare oder auch alleinstehende Herren oder Damen, auch Jüngere, aber es passiert nichts. Die Unterhaltung ist halt nur im Urlaub gut, weil die Leute sind ja auch gelockert, mhm. Aber wenn man wieder zu Hause ist, hier trifft man niemanden, hier lernt man niemanden kennen. Wie viel Mal hattest du in den letzten 20 Jahren Sex? Gar nicht. Gar nicht? Auch kein Sex? Überhaupt gar nichts? Na ja, gut, selbst. Ne? Ja, selbst Sex, ja. Ja klar, gut. Ja. Mhm. Ist für mich halt auch nicht einfach. Ne? Hattest du überhaupt schon mal Sex mit einer Frau? Nein, das kenne ich nicht. Das ist mir gänzlich unbekannt. Bist du denn sicher, dass du auf Frauen stehst? Ich benutze nur, sag ich mal, halt eben diverse Vorlagen, Videobildmaterial, wie das halt eben so ja. ist, um halt mal mich ein bisschen abzureagieren. Ne? Verstehe. Bist du denn sicher, dass du auf Frauen stehst? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Definitiv. Ja, da lachst du. Wer hätte ja sagen können, dass da irgendwie ein... Nee, das ist halt eben nicht so ganz einfach. Ich habe halt eben auch in der Vergangenheit mit Menschen nicht so viel Glück gehabt, im Allgemeinen, schon in der Schule nicht und manchmal vielleicht auf der Arbeit bin ich auch ein bisschen aufbrausend und im Privatleben, naja, wie sagt man, so klicken und so, da die anderen haben alle Freundinnen oder eine neue Frau, auch Bekannte von mir und ich denke mir immer, wie machen die das? Ja, wie machen die das? Die sind plötzlich mit irgendjemandem zusammen, vorher genau. Hatten sie eine andere gehabt. Die sprechen Leute an, die sind im Internet unterwegs. Nee, aber ich meine auch vor den Internetseiten noch. Nicht? Gut, bist du im Internet? Nee, ich habe überhaupt kein Internet, auch keinen Computer. Warum nicht? Weil ich bin da so ein bisschen Technikverweigerer, was das betrifft. Ja, aber du könntest dir es ja erlauben und könntest dir es auch schnell aneignen wahrscheinlich. Ja, ich komme mit diesen Oberflächen, diesen Computern überhaupt nicht klar. Ich bin da so ein bisschen, ich mache alles mit meinen Händen halt eben im Zahnlabor und der ganze ja. Computerkram, das kommt jetzt bei uns auch auf der Arbeit und privat sollte man es ja auch haben. Aber na hör mal, also es gibt so viele, sehr viel ältere Leute als du, du mit deinen zarten 41, die sich das noch aneignen und das ist einfach ein tolles Multiplikationsfeld. Ja, aber da wird auch so viel Schmuro. Ja, natürlich, klar, aber ja. So ist es nun mal im Leben. Es wird viel Schmuh gemacht und viel Schrott, alles klar, aber es es sind auch interessante Sachen. Mhm. Einmal rein infomäßig kriegt man ganz viel raus und man kann eben, was habe ich hier schon Geschichten gehört in der Sendung, wo Leute sich übers Internet kennengelernt haben, wo es sonst auch ein bisschen schwieriger ist. Ja. Wie siehst du denn aus? Ja, ich bin also 1,87 Meter groß, ja. Blond, blaue Augen. Ja. Wenn ich braun gebrannt bin, sieht man ein bisschen heller die Augenbrauen. Ja. Aber ich habe nicht viel Sonne abbekommen diesmal, war ein bisschen schlechtes Wetter. Wie schwer? Bitte? Wie schwer? 90 Kilo. Ja, also ein richtiger... Ein winzig kleines Bäuchlein habe ich in den letzten 3 Jahren gekriegt. Ja, ist ja okay, aber ein richtiger Stier, ne? Würde ja, also ich mal... breite Schultern habe ich, bin aber nicht der muskulöseste jetzt. Na gut. Aber so vom ersten Hören denke ich mir, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Der muss doch Mädels, die müssen ihm doch nachstieren. Also viele Leute, wenn man irgendwo in Geschäften anruft oder bei Dienstleistern oder vielleicht bei der Auskunft und man unterhält sich freundlich oder fragt irgendwas nach, dann sagen die Leute auch immer, dass meine Stimme eigentlich sehr sympathisch ist am Telefon. Kann ich auch nur bestätigen. Aber nur am Telefon. Quatsch. Im realen Leben gucken die Menschen ja nur noch auf Äußerlichkeiten. Herz zählt ja gar nicht mehr. Ach, das sind da Sprüche. Ne? Deine Äußerlichkeiten stimmen doch auch. Nein, da stimmt das Gravierendes nicht, finde ich. Also, jetzt, Schatz beiseite. Wenn du 20 Jahre auch so bei dem Äußeren, auch bei dem Selbstbewusstsein, was du so ausstrahlst, wenn da überhaupt nichts passiert ist, ist irgendetwas Gravierendes falsch. Irgendwas ist gravierend falsch gepolt. Oder wenn ich vor irgendwas Angst habe oder irgendwas nicht so richtig einschätzen kann, dann kriege ich auch richtig Zittern und Herzrasen. Mhm. Das kann manchmal eine ganze Kleinigkeit sein. Mhm. Ja, Leute, die mir irgendwie nicht missfallen oder die mich irgendwie geärgert haben oder so und ich denke dann immer, ich muss dagegen irgendwas machen, ja. Irgendwie auch so vielleicht ein Rachegefühl oder so, dann kriege ich dann eigentlich eher immer Panik und ziehe mich dann lieber zurück und versuche die Sache zu vergessen. Wie war das denn, Gerrit, so in der Pubertät, als so die als die anderen anfingen, sich zum ersten Mal so für Mädels zu interessieren in der Schule? Wie war das da bei dir? Ja, eine Katastrophe. Weil ich seit dem 12. Lebensjahr an Akne leide und es nicht mehr loswerde. Ich war in Kliniken bei Ärzten, ich war in Spezialkliniken, Nervenzusammenbruch habe ich auch schon gehabt vor einigen Jahren. Achso, jetzt rückst du damit raus. Ich habe gerade gefragt, ja. Wie du aussiehst. Das klang super. Und jetzt sagst du, du hast Akne. Ja, also im Gesicht kommt und geht es mal so ein bisschen. Also ein bisschen Vernarbung sieht man schon. So nicht ganz so schlimm wie bei Jürgen Bruch, ne? Jetzt dem Schauspieler, ja. Sag ich mal. Ja. Und ich habe auch, ich kenne auch Leute, die es vielleicht schlimmer trifft und die trotzdem irgendwie vielleicht jemanden abbekommen haben. Aber ich weiß nicht. Gibt es denn sonst irgendetwas an dir, für was du dich schämst? Tja, höchstens, dass die Nase ein bisschen zu lang ist vielleicht. Obwohl, naja, es geht eigentlich. Ja. Das sind ja dann auch eher kleine. Nee, also ich kann mein Profil auf den Tod nicht ausstehen. Von vorne mag es noch gehen, wenn ich gut ein bisschen Bräune habe, gut angezogen bin, die Haare so ein bisschen, ich habe noch volles Haar, aber wie gesagt, aber aus dem Profil kann ich mich auf den Tod nicht ausstehen. Du sollst dich ja selbst auch nicht in dich verlieben, sondern du sollst dich nur so annehmen, wie du bist und rausgehen. Gerrit, ich, ja auch, ich finde jetzt ganz im Ernst, der Zug ist noch nicht abgefahren. Du bist erst... Ja, ich habe aber so den Eindruck. Ja, die Gefahr besteht, wenn du jetzt nicht bald was unternimmst. Ja. Die besteht wirklich. Du hast schon kostbare 20 Jahre, sind jetzt verronnen. Ja, ich habe manchmal auch schon daran gedacht, halt eben, weißt schon, was ich meine, ne? Ja, aber da wollen wir uns noch sehr weit von entfernt sehen. Da müssen wir aber erstmal noch viel, viel unternehmen, bevor man in solche Gedankenecken kommt. Aber ich bin auch immer so ein Stehaufmännchen, dass ich sage, heute geht's mir mal schlecht irgendwie. So, das, apropos. Das hat nicht geklappt, aber... So, bitte. Gutes Stichwort. Dann bitte Stehaufmännchen. Dann aber auch wirklich jetzt. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst wirklich eine ganz handfeste Psychotherapie. Du brauchst einen guten Psychologen, einen guten Psychiater. Das Problem ist nur, ich war schon bei Psychiatern in der Vergangenheit. Die haben mir gesagt, der eine hat mir wortwörtlich gesagt, ich war hier in dieser Stadt auch mal bei einem, weil meine Eltern mir auch dazu geraten hatten. Mhm. Und der hat gesagt, ja, Herr sowieso, ich sage ja natürlich jetzt nicht meinen Nachnamen, Sie haben die letzte Autobahnausfahrt verpasst. Und das war vor 10 Jahren. Ach, das war Quatsch. Ja, und ist kein Scherz. Ja, nee, ja, muss man wegwischen. Als und da war ich in einer psychosomatischen Klinik 5 Wochen. Ja. Weil ich mal einen Nervenzusammenbruch erlitten habe auf der Arbeit. Ja. Ich bin wirklich hingeknallt. Mhm. Und ich konnte nichts mehr, keinen klaren Gedanken mehr fassen, so als wenn mir einer die Luft abschnürt. Mhm. Und dann bin ich 5 Wochen in einer Spezialklinik gewesen. Mhm. Auch mit Betreuung und Gesprächsrunden und so. War auch alles soweit ganz okay. Aber danach war alles wieder genauso wie vorher. Okay. Dann sind das jetzt zwei Versuche, die fehlgeschlagen sind. Ich finde das noch nicht viel in 20 Jahren, 2 Versuche. Dann wird es aber höchste Zeit, dass der 3. Versuch unternommen wird. Mhm. So, und jetzt kriegst du von unten. Ja, definitiv. ich möchte nicht in 10 Jahren nochmal mit dir telefonieren und dann sagst du, es ist nichts passiert. Das ist eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Ich weiß, dass das eine Katastrophe ist. So, es liegt in deiner Hand. Mensch, Gerhard, das liegt in deiner Hand, aus deinem Leben was zu machen. Ich glaube auch, du lässt es viel zu sehr laufen. Ja, jetzt momentan ja. So, jetzt kriegst du von mir, von uns im Hintergrund eine handfeste Beratung, was für Formen der Psychotherapie für dich am besten wären. Mhm. Und dann geh das bitte an. Versuch es. Du hast nur die Chance zu gewinnen. Verloren hast du jetzt schon die letzten 20 Jahre. Ja, das weiß ich auch, dass man immer mehr verliert. Die anderen haben alles gehabt und ich hab's nicht. Ne? Eben, deshalb jetzt nach vorne gucken. Jetzt legst du auf und Simone ruft dich gleich an. Ja, okay. Toi, toi, toi. Alles Gute, Gerhard. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute dir. Tschüss, ne? Dir auch. Tschüss. Ja, tschüss, danke. So freundlicher Kerl, Mensch, das kann doch gar nicht sein. Marcel ist 25. Guten Morgen, Marcel. Ja, guten Morgen, Domian. Grüße dich. Hallo, Marcel. Was ist bei dir los? Ja, bei mir war was los und zwar, wie gesagt, ich bin 25 Jahre alt. Mhm. Zwischen 18 und 23, also 5 Jahre lang, hatte ich ein ziemlich großes Problem. Und zwar litt ich unter einer extremen Sexsucht. Mhm. Was wirklich, ich sag extra Leiden, weil das war wirklich schon nicht mehr nur noch Lust, sondern richtiger Zwang. Wie sah das aus? Beschreib mal. Ja, man musste einfach. Also das ging nicht anders. Also ich dachte erst natürlich, gut, du bist 18 Jahre alt, das ist wohl ganz normal. Du bist fast noch am Pubertieren eigentlich. Mhm. Das ist klar, dass du da ständig Lust auf Sex hast. Mhm. Aber dann irgendwann, wenn man merkt, 24 Stunden und man kann nicht schlafen, weil man wieder gerade 5 Minuten keinen Sex hatte, das kann ja nicht normal sein. Und ich bin daraufhin mal zum Arzt gegangen. Stopp, nur eine Frage. Ja. Wie oft hattest du in der Zeit so in der Woche Sex? Also frag mich lieber, wie oft ich täglich hatte. Also ich hatte am Tag mindestens 7 bis 8 Mal Sex. 7 bis 8 Mal am Tag? Mit wem? Wie hast du denn, hattest du da eine Beziehung oder? Ja, das waren mehr, ja gut, also man kann sich vorstellen, man war 18 Jahre alt, man hatte halt mehr Affären eigentlich, eine Beziehung war da noch nicht so der Fall. Es waren halt, es ging halt natürlich immer meistens dann zu Ende, weil die Frauen einfach gesagt haben, du pass auf, das wird mir zu viel. Mhm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du da wirklich immer nur mit mir, wenn du das so oft brauchst, was ja auch dann irgendwo stimmte. Also man hat da wirklich mehrere Frauen gehabt, sage ich mal, die dann ja mehr eine Affäre waren irgendwo. Aber das ist schon eine logistische Leistung, das dann so 6 bis 7 Mal am Tag hinzukriegen, unter Umständen mit verschiedenen Frauen. Ja, man musste. Also es war wirklich so, dass man ja diesen Zwang hatte fast schon. Also man hatte. Und warum hast du ein bisschen nicht zur Toilette gegangen und hast dich selbst? Das kam auch ab und zu vor und das ist ungefähr so, stell dir vor, du bist schokoladensüchtig und du darfst am Tag eine Jogurette essen. Das ist halt, weil einfach diese Auslastung nicht da ist. Ne? Das ist so für mich als Kerl so unvorstellbar, dass man 7 Mal am Tag dass du überhaupt dann auch als 18-Jähriger, egal, dass du da überhaupt immer eine gute Erektion hinbekommen hast. Ja, die Erektion war immer da. Das Einzige, was dann nicht mehr natürlich da war, war der Samen an sich. Da kam dann irgendwann nichts mehr raus. Ja. Aber das Gefühl des Orgasmuses war schon da. Ja. Jetzt muss ich noch dazu sagen, das hat alles auch einen medizinischen Hintergrund. Irgendwann habe ich natürlich gesagt, das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht normal. Mhm. Das ging ja bei mir schon so weit, dass ich in der Schule, wenn wir Prüfungen hatten, ich mich nicht gegenüber von irgendwelchen Mädels setzen konnte, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, weil man nur an Sex gedacht hat. Also daraufhin bin ich dann irgendwann zum Arzt gegangen, habe mich mal testen lassen und der hat gesagt, dass ich einen extremen Testosteronüberschuss hatte. Woher wusstest du, dass man den im Blut ermitteln kann? Das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe einfach gedacht, das muss ja irgendwo einen Hintergrund haben. Vielleicht stimmt irgendwas nicht. Achso, du hast dem Arzt das so erzählt und dann hat der einen Test gemacht. Natürlich, also ich hatte ein ganz gutes Verhältnis zu meinem Arzt. Also wir waren da eigentlich fast schon wie Freunde damals, weil ich den auch kannte über einen Freund von mir. Das war dann der Vater von dem und mein Freund hatte eigentlich gesagt, komm noch mal zu meinem Vater und lass dich mal untersuchen. Also das ist ja nicht normal. Ne? Mhm. Und das wird in irgendeiner Einheit gemessen. MNOL ist die Abkürzung. Ich weiß jetzt nicht, was das genau heißt. Auf jeden Fall bin ich 50% über dem Normalen gewesen, was viel zu viel ist. Ach. Und der Arzt hat mir damals gesagt, es gibt 2 Arten. Also man kann einmal, wenn das jemand hat, muss er extrem viel Sport machen. Ja. Und die anderen, da ist das halt irgendwie mit der Nebenhodenproduktion und sowas, die haben halt extreme, ja, das ist eine in der Sexsucht irgendwo und müssen halt irgendwo extrem viel Sex haben. Das ist ja interessant, da war also die Ursache sofort klar. Genau. Was hat man dagegen unternommen? Ja, ich habe, seitdem ich 21 Jahre alt bin, bekomme ich so eine Art Antibiotikum, das ist aber eher so eine Pille, die unterdrückt das oder bringt das mehr so diesen Hormonhaushalt ins Gleichgewicht. Wodurch ich gemerkt habe, okay, es ist nicht mehr so extrem, aber trotzdem ist die Lust natürlich noch sehr, sehr stark da, weil Testosteron ist eine sehr schwierige Geschichte, das kann man leider nicht ganz ausgleichen, aber man kann es ein bisschen unterdrücken. Wie ist deine Frequenz im Moment? Also wenn es in der Woche weniger als dreimal wird, da wird man schon, dreht man schon ein bisschen durch. Also es sollte schon in einem dreimal wöchentlich sein. Und man kann dieses Medikament nicht noch mehr erhöhen, dass der Testosteronspiegel noch mehr gesenkt wird? Das geht nicht. Leider nicht, dann wird es gefährlich. Ach so. Genau, und da fängt auch mal mein Problem an, gerade mit Frauen, wenn ich jetzt Frauen kennenlerne. Ja. Ich wohne in einem relativ kleinen Ort hier, da spricht sich natürlich rum. Hast du alles schon durch? Ja, nicht das. Man hat zwei Metiers. Die einen sind die sagen, oh, das ist ja der Typ, der so lange und so oft kann. Mhm. Und die anderen sagen, das ist der so viele Frauen hat, gehen wir bloß weg. Mhm. Ne? Und wenn man auch eine Frau jetzt kennenlernt, ich würde super gerne mal wieder eine richtige Beziehung haben, da muss man denen erstmal erklären, warum man da täglich eine Pille nimmt. Ne? Und das erklärt man eine Frau. Das ist natürlich heftig. Wie viele Frauen hast du in diesen Jahren schon gehabt? Wie viele Frauen hast du Sex gehabt? Also ich schätze, ganz grob geschätzt sind es so 60 bis 80, denke ich mal. Mhm. Das waren dann halt immer Affären, mit denen dann auch öfters mal was war. Mhm. Und eine Beziehung halt, die dann leider, ich bin leider fremdgegangen, es ging nicht anders. Marcel, ich gucke auf die Uhr, die Sendung ist gleich vorbei. Es tut mir sehr leid. Schön, dass du angerufen hast, alles Gute wünsche ich dir. Interessantes Gespräch. Mach's gut. Vielen Dank, danke. Tschüss. Tschüssi. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen.